20.30 Uhr, hier ist RIAS Berlin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir bringen Ihnen Nachrichten sowie anschließend über RIAS 2 unsere Sendung Kommentare und Berichte. Der Krisenstab des Auswärtigen Amtes in Bonn hat soeben bestätigt, dass die griechische Regierung auf die Forderung der Entführer der Lufthansa-Maschine eingegangen ist. Die Terroristen hatten die Freilassung von 2 Palästinensern verlangt, die im August auf dem Athener Flughafen bei einem Anschlag 4 Personen getötet und 55 verletzt hatten. Die beiden Inhaftierten befinden sich inzwischen auf dem Flughafen. Dem Vernehmen nach haben die Terroristen verlangt, dass mit ihnen 4 Botschafter arabischer Länder an Bord der Maschine kommen. Anderen Berichten zufolge sollen die beiden Palästinenser lediglich über den Kontrollturm mit den Luftpiraten sprechen. Weiter heißt es, die griechische Regierung sei nur bereit, dass sie nach ihrer Aburteilung begnadigt und freigelassen werden sollten. Die Terroristen hatten außerdem ein Tankfahrzeug in die Nähe der Maschine beordert. Über ihre weiteren Absichten ist nichts bekannt. In Korrespondentenberichten wird übereinstimmend davon ausgegangen, dass die Luftpiraten entsprechend ihrer Drohung 4 Geiseln ermordet haben. Die Zahl der Toten des Anschlages auf dem Flughafen von Rom hat sich auf 30 erhöht. Über 40 Personen wurden verletzt und mehrere andere werden noch immer vermisst. Unter den Todesopfern befinden sich 4 marokkanische Regierungsbeamte. Die amerikanische Regierung hat das Kommandounternehmen arabischer Terroristen scharf verurteilt. Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington erklärte, der heimtückische Anschlag sei angesichts der Friedensbemühungen im Nahen Osten besonders bedauerlich. Der neue Gewaltakt unterstreiche die dringende Notwendigkeit, in der ganzen Welt die Sicherheit für die Zivilluftfahrt zu stärken. Der italienische Präsident Leone äußerte sich entsetzt und entrüstet über das Massaker auf dem Flugplatz von Rom. Das Staatsoberhaupt erklärte, dieses entsetzliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit verlange gebieterisch nach der Ausrottung der Wurzeln des Hasses und der Gewalt. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS erwähnte in ihrem Bericht aus Rom nicht, dass es sich bei den Terroristen um Palästinenser handelt. Das Oberkommando der palästinensischen Widerstandsorganisationen erklärte in Beirut, die PLO habe mit dem Massaker auf dem Flughafen von Rom und der Entführung des Lufthansa-Flugzeuges nach Athen nichts zu tun. Weiter heißt es in der Stellungnahme, das palästinensische Volk bedauere die Ermordung mehrerer Menschen und verurteile derartige Aktionen, die nur den Interessen Israels dienten. Mehrere arabische Vereinigungen in Berlin haben sich am Abend ebenfalls von den Terroraktionen in Rom und Athen distanziert.